IMC India Meets Classic, eine Sendung für indisch-klassische Musik. IMC bietet Ihnen ein monatliches Hör- und Leseangebot mit Werken indischer Musikmeister, Raga-CDs, Festival-Reports und Special Features. Über die Website Ihres Radiosenders oder mit einem Besuch bei IMC im Internet finden Sie in deutscher und englischer Sprache weitere Infos zu den Musikmeistern, zu indischen Instrumenten, dem Musiksystem Indiens und vorgestellten CD-Titeln. IMC India Meets Classic wird auch im Podcasting-Verfahren im MPEG-Format als Download angeboten. Stellen Sie sich Ihr ganz individuelles Radioprogramm zur indisch-klassischen Musik zusammen unter www.imcradio.net, imcradio.net. Sehr verehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, liebe Freunde der indisch-klassischen Musik, am Mikrofon begrüßt die Lothar Meyer mit einer neuen Sendung zur indischen Musikkultur. IMC India Meets Classic präsentiert Ihnen heute Indian Swaras, die indischen Noten und Mutter Natur. Wie in all unseren Sendungen Raga-CDs des Monats hören Sie dazu Beispiele original indisch-klassischer Musik. Beachten Sie auch die Hinweise zu unserem Hörertelefon und Internetangebot im weiteren Verlauf der Sendung. Unsere heutige Sendung Indian Swaras, die indischen Noten und Mutter Natur nimmt Bezug auf unser zurückliegendes Thema Musik und Sprache, indem wir physiologische Aspekte des Hörens gleichsam die Soziologie der Musik im gesellschaftlichen Zusammenhang akustisch beleuchteten und dabei auch die Beziehung unserer westlichen Musikkultur zur indischen Klassik hergestellt haben. Dafür hatten wir die spirituelle Dimension weitestgehend außen vor gelassen, um der physikalischen Struktur von Musik Vorrang zu geben. Sie finden die Sendung Musik und Sprache in unserem Online-Archiv. Indische Ragas im Hören zu begreifen, geht aber nicht ohne Verständnis für den Hinduismus, zu dem sich etwas mehr als 80% aller Inder bekennen. In einer Erhebung der indischen Regierung im Jahre 2001 waren dies immerhin ca. 1,03 Milliarden Inder. Die 7 Hauptnoten, aus denen ein Raga in der auf- und absteigenden Skala bestehen kann, leiten sich nach der hinduistischen Mythologie aus Tierstimmen und Vogelrufen ab. Die 7 sogenannten Swaras in der Kurzform Sa, Re, Ga, Ma, Pa, Da und Ni entsprechen im Tonumfang der in der westlichen Musik bekannten Oktav und dem von Guido von Arezzo im 11. Jahrhundert entwickelten Verfahren zur Benennung der musikalischen Töne für das Singen, Do, Re, Mi, Fa, Sol, La und Si. Die indischen Ragas der nord- und südindischen Klassik, die heute von den Musikmaestros instrumental oder im Gesang präsentiert werden, bestehen aus wenigstens 5, 6 oder 7 Hauptnoten. Die wesentliche Klangcharakteristik eines Ragas machen 2 Noten aus, Vadi als Hauptnote und als zweitwichtigste Note Samvadi. Ihre Bedeutung erklärt sich nicht aus der Spielhäufigkeit, sondern aus ihrer Betonung, vergleichbar der Sonanten- und Konsonantennoten in der westlichen Musik. Die heute vorzustellenden Ragas werden wir systematisch anlegen, mit Hörbeispielen, in denen alle 7 Skalenstufen als Vadi bzw. Samvadi auftauchen. Musikalische Noten aus Tierstimmen und Vogelgesang abzuleiten, ist kennzeichnend für die enge Verbindung der indischen Künste, Musik und Tanz mit dem Spirituellen. Für die antiken Raga-Kompositionen bediente man sich der Naturklänge, nicht nur zur Interpretation der klanglichen Umgebung des Menschen, der sich anders als in unserer Moderne noch in die Natur eingebettet fühlte. Auch dem Zuhörer ermöglichte diese Klangimitation gleichsam eine kritische Prüfung der sängerischen Qualitäten und der Instrumentalisten, ihrer Genauigkeit in dem Umgang mit dem Instrument oder der menschlichen Stimme. Zu dem Begriff des musikalischen und spirituellen Übens, Satana, kommen wir noch etwas später. Der Grundton Sa, die erste Stufe und als Hauptnote Vadi innerhalb eines Ragas wird dem Schrei des Pfaus zugeordnet. Die ursprüngliche Notenbezeichnung war Shatja. Im Laufe der Zeit haben sich in Indien die bequemeren Kurzformen durchgesetzt. Sa entspricht in der westlichen Notation dem C. Ob wir tatsächlich den Pfauenschrei in unserem westlichen Hörverständnis vernehmen können, dafür stellt uns Satish Vyas mit dem Raga Jog auf die Probe. Der nordindische Raga Jog ist ein Spätnachtraga. Er gehört dem Kafitat an, einer der 10 Hauptragas. Die Betonung Vadi liegt auf der ersten Stufe, dem Grundton Sa, und Samvadi, die zweitwichtigste Note, liegt auf der 5. Stufe. Das entspricht unserem G, soweit der Musikmeister den Grundton auf C einstimmt. Häufig werden davon abweichend S oder E als erste Stufe verwendet. Satish Vyas spielt den Santur, ein hackbrettähnliches indisches Instrument. Raga Jog finden wir auf der CD Cascade. Auf der Tabla begleitet Sanju Sahai. Der Live-Mitschnitt aus dem Jahre 1996 wurde bei Navras Records veröffentlicht. Westen wird Indien mit einer Vielzahl von stereotypischen Bildern belegt, ohne sich oft der wahren Hintergründe bewusst zu sein. Die heiligen Kühe auf den Straßen und Marktplätzen Indiens gehören gewiss dazu. Die Kuh wird in Sanskrit Agnya als die Unantastbare bezeichnet, zum berühmten Lichterfest, dem jährlichen Diwali, als Symbol der Fürsorge und Lebenserhaltung. Krishna, die Inkarnation der hinduistischen Gottheit Vishnu, wuchs selbst unter Kuhhirten auf. Bedient man sich einer Kuh, zum Beispiel für den Ackerbau, sollte eine Waschung als Dankesritual stattfinden. Warum also das Muhen einer Kuh nicht auch mit einer Hauptnote einer Raga-Skala würdigen? Die zweite Stufe ist Re oder Rishabha. Ihr Klang ähnelt dem einer Kuh, die nach ihrem Kalb muht, oder dem Chataka, einem vogelähnlichen Tier. Akustische Doppelbelegungen sind also möglich. Das heilige Tier Indiens wird uns musikalisch kein anderer als der größte Rudra-Vina-Spieler Indiens würdigen. Ustad Asad Ali Khan interpretiert die Ragas im Stile des ältesten Gesangs Indiens, dem Trupad. Die Rudra-Vina ist eine schwierige, zu spielende indische Laute. Asad Ali Khan wurde 1937 geboren. Im Jahre 2008 erhielt er den indischen Zivilorden Padma Bhushan für seine Verdienste um die indische Klassik. Der nun folgende Raga, Gunakali, ist ein Frühmorgen-Raga. Die zweite Stufe Re ist die Verkörperung des Mohns einer Kuh. Für Gunakali wird als Samvadi, als zweitwichtigste Note, da auf der sechsten Stufe gespielt. Die CD Indit du Nord, North India Instrumental, wurde 1991 in einer Auflage der UNESCO Anthologie de Musique Traditionnelle wieder veröffentlicht und stammt ursprünglich aus dem Jahre 1972. Thank you. Tierlaute und Vogelstimmen als Referenz für das Musizieren. Es ist nicht nur die Ehrerbietung allem Lebenden gegenüber, wie es im Hinduismus oder Buddhismus gelehrt wird. Ein wichtiger Begriff aus dem Sanskrit mag uns hier helfen, Sadhana. Damit ist das musikalische Üben eines Musikmaestros gemeint. Gleichsam wird Sadhana als spirituelle Übung verstanden. Die Anbetung des Göttlichen durch Klang, Nada Vidya oder Nada Upasana, ist wesentliche Funktion des Musizierens. Sadhana dient dazu, das Ideal der Musik und die höchste spirituelle Stufe zu erreichen, eine Bewusstseinsebene, mit dem das göttliche Wissen erfahren werden kann. So ist und war die indische Musik nie Unterhaltungsmusik seit ihren Anfängen in der vedischen und vorvedischen Zeit, 2000 bis 1500 Jahre vor Christi Geburt. Die indische Klassik verhilft als Yoga-Sadhana auch dem Zuhörer in seiner spirituellen Entwicklung, vermittelt durch einen auf einer höheren Bewusstseinsebene befindlichen Musikmaestro, als Sänger, Instrumentalist oder Perkussionist. Selbstverwirklichung im indischen Verständnis ist nicht gleichzusetzen mit dem Begriff des Westens. Es ist vielmehr Selbstaufgabe des Egos, das sich befreien und zu sich finden, zum wahren Selbst und dem Erwachsenwerden der eigenen Seele. Das nächste Hörbeispiel mit der dritten Stufe Ga als Vadi, als Hauptnote, stellt gewiss für jeden Musikmeister eine Herausforderung dar. Denn Ga, Gandhara, versinnbildlicht das klanglich anspruchsvolle Meckern einer wilden Bergziege oder das Blöken eines Schafes. Der Sitar-Maestro Vikas Gupta hat für seine CD A Journey den energischen Raga Gaud Sarang ausgewählt. Seine Zickzack-Melodie kommt dem Meckern einer Bergziege ziemlich nahe. Traditionsgemäß wird dieser Raga zur Nachmittagsstunde gespielt. Dieser vollständige Raga mit allen sieben Hauptnoten wird zusätzlich um Tevra Ma ergänzt. Das in Raga Gaud Sarang abgeschwächte Ma oder Madhyama ist die vierte Stufe und würde in der westlichen Notation dem F entsprechen. Tevra kann damit nur eine Erhöhung in Richtung Fis bedeuten. Allerdings haben wir in den indischen Ragaskalen keine gewöhnlichen Halbtonschritte, vielmehr eine mikrotonale Struktur. Ein Ganztonraum ist in bis zu vier Abschnitten unterteilt. Die Hauptnote Vadi liegt für Raga Gaud Sarang, wie schon dargestellt, auf der dritten Stufe Ga, mit Samvadi auf der sechsten Stufe Da. Zu Daivata als Vadi kommen wir später in unserem letzten Hörbeispiel.